gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittker und Roland Spiegel. Wem zum Beispiel die langen, fließenden Stücke von Carlos Santana gefallen, der sollte sich unbedingt dieses Album anhören, Forest Flower, von der Gruppe des Saxophonisten Charles Lloyd. Eine Aufnahme, die 1966 beim Monterey Jazz Festival entstand. Das ist eine Musik, die eine fließende Schönheit hat, etwas ganz Lyrisches, Saxophonlinien, die einen sofort so mittragen und davontragen, in den Himmel hinein vielleicht. Es sind großartige Musiker dabei, eben nicht nur der Saxophonist selber, Charles Lloyd, der damals noch sehr jung war, noch keine 30, aber der noch viel jüngere Mitmusiker hatte. Keith Jarrett, der Pianist, ist hier dabei, der war 21. Dann der Schlagzeuger Jack DeJohnette, 24 Jahre. Und diese beiden spielten mit Charles Lloyd hier in einer Schönheit und stilvollen Eigenwilligkeit, dass diese Aufnahme heute noch etwas hat, was man eigentlich täglich mehrmals hören müsste. Forest Flower, Charles Lloyd at Monterey. Hier ist Radio Marabu und wir präsentieren Ihnen das Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Heute mit The Real McCoy, mit der Band des Pianisten McCoy Tyner. The Real McCoy ist ein Ausspruch im Englischen, der bedeutet das Richtige, das wahre Ding, das Eigentliche, das Original. Und das Original ist hier die Klaviermusik von McCoy Tyner. McCoy Tyner ist sehr bekannt als Mitglied in der Band des Saxophonisten John Coltrane. Und Tyner spielte bei Coltrane seine berühmten blockigen Akkorde, die die Harmonien in Dimensionen spreizten, in denen sie vorher nie stattgefunden hatten. Und bei seiner eigenen Band spielte er hier im April 1967 eine Musik ein, die auch seine ganze Ausdruckskraft und Musikalität auf einem Höhepunkt zeigt. Zusammen mit dem hervorragenden, damals noch relativ unbekannten Saxophonisten Joe Henderson, jemand, der wunderschöne Linien spielte, außerdem mit dem Bassisten Ron Carter und dem Schlagzeuger Elvin Jones. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, eines ist es auf jeden Fall: The Real McCoy. Thank you. Ende der 20er Jahre setzte der Siegeszug der Big Bands ein, der über 15 Jahre anhielt, große Ensembles im Swing hervorbrachte. Doch mit Ende des Zweiten Weltkriegs ging die goldene Ära zu Ende. Kaum jemand schaffte es noch über längere Zeit, ein Orchester zu unterhalten. Erst ab Mitte der 60er Jahre begann eine neue Generation von Bandleadern mit großformatigen Jazzformen zu experimentieren. Musiker wie Ted Jones und Mel Lewis, Carla Bley oder Alexander Schlippenbach und natürlich Don Ellis, musikalisch vielleicht der wagenmutigste von allen. Er hatte ein fulminantes Talent für Rhythmus, Klangfragen, Dynamik. Aber erst nach der intensiven Beschäftigung mit indischer Musik schaffte es Ellis, sein Orchester voll erblühen zu lassen. Das wichtigste Album des Ensemble ist Electric Bass, ein Avantgarde-Meisterwerk voll funkelndem Funk. Don Ellis nimmt hier Dinge vorweg, die Miles Davis erst Jahre später angehen wird. Radio Marabu präsentiert 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Heute mit Electric Bass des Don Ellis Orchestra mit einem Coverbild, das ein Gemälde des französischen Malers Ingres zeigt. Midnight Mood von Mark Murphy. Eine Einspielung, die der berühmte Sänger in Deutschland bei den MPS-Studios gemacht hat. Sie zeigt ihn auf dem absoluten Höhepunkt seines Könns. Murphy, der ursprünglich als Crooner in der Nachfolge von Sinatra angefangen hat, löste sich davon und entwickelte einen eigenständigen Stil, der alle Aspekte des Jazzgesangs beinhaltete. Dazu war er in der Lage, auf Instrumentalstücke eigene Texte zu schreiben und eine Dimension zu entwickeln, die ungehört und absolut neu war. Murphy nahm im Laufe seiner Karriere ca. 50 Alben für verschiedene Plattenfirmen auf, wurde zum wagemutigsten Sänger seiner Generation. Midnight Mood ist ein wichtiger Bindeglied in diesem Werdegang. Auf dem Album zeigt seine Stimme ihre ganze Bandbreite. Murphy swingt durch die Stücke, erkundigt jede Komposition mit nuancierter Zärtlichkeit, phrasiert meisterhaft über Bolands Pianospiel. Mit einem Flüstern vermittelt er mehr Emotionen als andere Sänger mit lauten Gefühlsausbrüchen. Wer ihm zuhört, kann gar nicht anders, als dem Groove und der Intensität seines Gesangs zu erliegen. Hey, fare thee well, land of cotton, cotton lies out of style. Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy? Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a Technicolor movie. When you stomp up to heaven and you see old St. Pete, I tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin, and jump for joy. Hey, fare thee well, land of cotton, cotton lies out of style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve, all the hounds I do believe have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy? Have you seen pastures groovy, groovy, groovy? Green pastures was just a Technicolor movie. When you stop up to heaven and you see old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give me some skin, and jump for joy. Joy. Hey, have you seen some skin and jump for joy. Joy, joy, joy, joy, joy, joy. Jump up, jump up, jump up, jump up, jump up. Kann man ein Album nur Machine Gun nennen? Wie kann man nur Musik spielen, die die ganze Zeit dahin rattert und einen zudröhnt mit einer Lautstärke und Intensität, die einen fast fertig macht? Noch dazu im Jahr 1968. Aber es war Mai 1968, Studentenunruhen in ganz Europa. Und es war eine Zeit, die diese Intensität brauchte. Denn dieses Maschinengewehr, das ging gegen Gewalt eigentlich. Man kann natürlich ein Album so nennen und man kann eine Musik damit in die Welt setzen, die die Leute aufrüttelt, nämlich zum friedlichen Maschinengewehreinsatz in der Musik. Inzwischen erkennt man auch die Poesie in all dem scheinbaren Tumult, genießt die virtuosen Gefechte zwischen den Musikern, bewundert die brillanten Themeneinwürfe, entdeckt Bezüge zu anderen Genres, sieht den bleibenden Einfluss. Jazzgrößen wie John Zorn sind ohne Peter Brötzmann nicht denkbar. Ein radikales Album wie kein anderes im radikalen Jahr 1968. We'll be right back. Radio Marabu präsentiert Liberation Musik Orchestra von dem Charlie Hayden Orchestra. Das ist eine Musik, die der damals 31 Jahre alte Jazzbassist der Erschaffung einer besseren Welt gewidmet hat. Und er sagte auch dazu oder schrieb im Covertext, einer Welt ohne Krieg und Tötung, ohne Armut und Ausbeutung, einer Welt, in der Männer aus allen Regierungen erkennen, wie bedeutend Leben ist und danach streben, es zu schützen, statt es zu zerstören. Hayden stellte da eine Band zusammen aus ganz hervorragenden Musikern, die international zusammengesetzt waren. Carla Bley, die große Komponistin und Arrangeurin, war dabei. Howard Johnson, der Spezialist für tiefe Instrumente, hier die Tuba. Roswell Rudd, ein großer Posaunist, der Trompeter Michael Mantler, den man auch als Michael Mantler kennt, aber er stammt aus Europa. Und Don Cherry zum Beispiel, der Kornett und Trompete spielte. Dewey Redman, Tenorsaxophonist. Außerdem viele andere hervorragende Musiker, die hier ein Repertoire spielten, wie man es im Jazz eigentlich nicht kannte. Zum Beispiel Lieder aus dem spanischen Bürgerkrieg. Los Cuatro Generales, ein Lied des Widerstands gegen die Einnahme Madrids durch die Putschisten unter Franco. Oder das Einheitsfrontlied der deutschen Arbeiterbewegung von Hanns Eisler. Oder auch We Shall Overcome kam darin vor. Es war eine Musik, die aufrüttelte und die nicht nur durch den politischen Gestus interessant war, sondern auch durch die hervorragenden musikalischen Mittel. Charlie Hayden, Liberation Music Orchestra. Yeah. I want to